nicht vom Musikalischen her. Der sagt zu mir, was denkst du? Ich sah zu ihm, von dem alten Stamm hätte ich gern dabei du Uwe und dich und mich und sonst keiner, weil ich weiß, dass die Jochen mit einer Band bedient ist, ja. Weil der einfach so viel für seine Arbeit macht und was der in Ordnung ist. Und das reicht auch. Und das hat er mir von der Bühne runtergekommen. Ne? Und da springen uns einige Leute ins Gesicht. Und da sage ich zu ihm, also für mich persönlich fand ich nichts Schöneres. Und ich sah zum Holder Bo Oskarsen, schon haben immer gesagt, ich finde es gut, dass ihr weitermacht, dass die Sache dann an anderen Punkten gescheitert ist, oder dafür konnte ich schon nichts, aber wo ich gesagt habe, wenn du so willst, könnte ich mich als derjenige betrachten, der Bo Oskarsen gegründet hat, oder wenn ich es zum sagen, ich war auch mit einer derjenige, der die Ads-Band hat, wenn der Bruch da war, wo ich gesagt habe, wir treffen uns mal bei mir, und aber da war ich auch der Erste, wie es mit zwei Drammer losging und eigentlich der Wilmer spielte, so habe ich gesagt, naja gut, dann spielen wir mit Wilmer, der hat doch mehr Rechte drauf wie ich. Wo ich dann gesagt, es geht doch nicht darum, ich wäre stolz darauf, wenn einer meiner Songs mit so einem Sound spielen wird. Aber das ist auch der Punkt. Ja, das machen wir auf. Die grundsätzliche Idee. Die grundsätzliche Idee. Klingt ja vielleicht so aussehen, dass man mit den Leuten, die Songs geschrieben haben, ne, ausmacht, dass diese Songs jetzt neu aufgehoben werden und dass die Leute, die total gut Musik machen, oder so, wenn sie selbst im Interesse von haben, sie selbst, dass man ins Studio ringeht und die Sachen komplett neu aufnimmt. Mir ging es, bei dieser Sache bin ich am Aufnahme, mir ging es darum, wirklich das Ding hinzuprobe, um ein paar geile Konzerte zu machen. Mit dem Ufolle ist ja in dem Sinne jetzt zum Teil passiert, dass jede Band durfte das Wichtigste raussuchen bei der Sache. Es muss früher oder später schlicht und einfach eine Platte gehen, auf der die ganzen Triebwagen-Songs in der Qualität drauf sind, die man wo jedes einzelne Stück aber auch optimal besetzt ist, ne? Das muss man auch wieder so kategorisieren. Was wurde endlich mal hingehen, oder endlich mal hingehen, Kindchen, die ganzen Sachen einem Publikum anbieten. Wenn das jetzt hier nur über Konzernmarsch reduziert, ist halt doch wieder. Das ist halt doch wieder vergeblich. Und jeder ist am Schluss genauso enttäuscht davon, dass da jetzt schon wieder nichts rauskommt. Nee, ich meine jetzt so richtig knallhartes Projekt, wo die ganzen Songs, die alle mal auf Platte gebannt werden müssten, auf Platte gebannt werden. Und das so richtig Platte draus gemacht wird. So richtig Platte mit Triebwagen-Songs. Ich meine, es müssten jetzt nicht unbedingt die Wald- und Wiesen-Cowboy-Songs drauf sein. Es gibt eine ganze Menge Songs von Triebwagen, die vollkommen allgemeingültig sind. Saufi. Ja, und die müssen eigentlich irgendwo mal auf Platte. Die müssen auch Das haben Mama zum Teil wirklich sau gut Druck gehabt, als totale zeitlose Songs zu schreiben. So. Was haben die denn da jetzt aufgeholt? Von Triebwagen oder allgemein? Insgesamt, was haben die aufgeholt? Da war Vibrat auf Goldene Straße Kater. Und Lady Latex. Nice Müller und zwei Rock'n'Roll steht da einen aufgeholt. Mr. Snide hat aufgeholt Cannibal Tango. Der 30 Jahre Walter. Zauberpinch, da hat Räuber aus dem Hinterwald mit Elsband und akustisch noch drei so kleine Sticker, die aber echt saugut sind. So. Dann Triebwagen hat aufgeholt Schuhvollbatsch, Käppi, Leck und Trinkschumträumer. Elsband hat aufgeholt Emil, Italiener Blues und Dort wo ich wohne. Und dann haben wir noch einer gemeinsamer Song aufgeholt. Rapunzel. Also musikalisch gefällt er mal saugut, hätte ich konnte vergessen, aber... Wird das als Kassette? Wird das mal? Ich bin fast 90 Minuten. Woanders ist das?